Erste, als Jesus vom Berg herunterkam, folgten ihm viele Menschen. Zweiter, dann kam ein Mann mit Aussatz zu ihm. Er kniete vor Jesus nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dritter, Jesus streckte seine Hand aus, berührte den Mann und sagte, ich will es, sei geheilt. Sofort war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Vierter, Jesus sagte zu ihm, erzähle niemandem davon. Geh aber zum Priester und zeige dich ihm. Bringe auch das Opfer dar, das Mose befohlen hat, damit es ein Beweis für sie ist. Fünfter, als Jesus nach Kapernaum kam, traf er einen Hauptmann, der ihn bat, sechster, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und leidet sehr. Siebter, Jesus sagte zu ihm, ich werde kommen und ihn heilen. Achter, der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Neunter, ich bin selbst ein Mann, der Befehle bekommt, aber ich habe auch Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Wenn ich zu meinem Diener sage, mach das, dann macht er es. Zehnter, als Jesus das hörte, war er erstaunt. Er sagte zu seinen Begleitern, ich versichere euch, so einen großen Glauben habe ich in ganz Israel noch bei niemandem gefunden. Elfter, ich sage euch aber, viele Menschen werden aus dem Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich essen. Zwölfter, aber die Menschen, die eigentlich zum Reich Gottes gehören, werden nach draußen in die Dunkelheit geworfen. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Dreizehnter, dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh. Weil du geglaubt hast, soll es geschehen. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. 14. Als Jesus in das Haus von Petrus kam, sah er dessen Schwiegermutter mit Fieber im Bett liegen. 15. Er berührte ihre Hand, und das Fieber verschwand. Sie stand auf und bediente ihn. 16. Als es Abend wurde, brachten die Leute viele Menschen zu Jesus, die von Dämonen besessen waren. Er trieb die bösen Geister mit einem Wort aus und heilte alle Kranken. 17. So erfüllte sich, was der Prophet Jesaja gesagt hatte, er hat unsere Schwächen auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. 18. Als Jesus viele Menschen um sich sah, befahl er seinen Jüngern, zum anderen Ufer überzusetzen. 19. Ein Schriftgelehrter kam zu Jesus und sagte, Lehrer, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. 20. Jesus antwortete ihm, Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. 21. Ein anderer Jünger sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst, meinen Vater zu begraben. 22. Jesus sagte zu ihm, folge mir. Lass die Toten ihre eigenen Toten begraben. 23. Als Jesus in ein Boot stieg, folgten ihm seine Jünger. 24. Plötzlich kam ein starker Sturm auf dem See auf, so dass die Wellen über das Boot schlugen. Aber Jesus schlief. 25. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und sagten, Herr, rette uns. Wir ertrinken. 26. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr so wenig Glauben? Dann stand er auf, befahl dem Wind und dem See, ruhig zu sein, und es wurde ganz still. 27. Die Menschen waren erstaunt und fragten, was für ein Mann ist das, dem sogar der Wind und der See gehorchen? 28. Als Jesus in das Land der Gadarener kam, kamen ihm zwei Männer entgegen, die von Dämonen besessen waren. Sie kamen aus den Gräbern und waren so gefährlich, dass niemand auf dieser Straße vorbeigehen konnte. 29. Sie schrien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du gekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? 30. Etwas weiter entfernt weidete eine große Herde Schweine. 31. Die Dämonen baten Jesus, wenn du uns austreibst, dann schicke uns in die Schweineherde. 32. Jesus sagte zu ihnen, geht. Da fuhren die Dämonen aus den Männern heraus und fuhren in die Schweine. Sofort stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank im Wasser. 33. Die Hirten flohen, gingen in die Stadt und erzählten alles, was passiert war, auch über die Männer, die von Dämonen besessen gewesen waren. 34. Daraufhin kam die ganze Stadt heraus, um Jesus zu treffen. Als sie ihn sahen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.